Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute wird's japanisch. Aber fangen wir erstmal vorne an. Es gibt Phänomene am Himmel, da kann man nur hoffen darauf, dass man ihnen mal ein bisschen näher kommt. Und manchmal meint das Universum wirklich gut mit uns. Muss man wirklich sagen. Es ist zum Beispiel 1963. 1963 hat jemand etwas am Himmel entdeckt, da hat er sich gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Ein stellares Objekt, scheinbar stellar, also ein Punktobjekt, das aber aufgrund seiner Spektrallinien und der Rotverschiebung dieser Spektrallinien, Sie erinnern sich, Rotverschiebung ist ja die Sache, dass etwas sehr weit von uns entfernt ist und deswegen, weil es so weit von uns entfernt ist und weil das Universum sich ausdehnt, sind die Linien, die Spektrallinien ins Rote verschoben. Das war die Sache mit dem Feuerwehrwagen, ja, kommt auf uns zu, dann wird das ins Blaue verschoben, also es wird höher der Ton in Schallwellen, fliegt es von uns weg, wird es tiefer, der Ton, bei den Emissionslinien heißt es, wird ins Rote verschoben. Und die Rotverschiebung dieses Objektes damals, 1963, deutete an, dass das Ding wahnsinnig weit weg sein muss. Also wirklich ungeheuerlich weit weg. Milliarden Lichtjahre. Wenn das aber dann immer noch so hell ist, dann war auch klar, dass der ja Unglaubliche sich abspielen muss. Und dann fand man heraus, weil die Strahlung dieses Objektes auch nicht konstant war, also so, sondern auch noch in der Zeit variierte und aus der Lichtkurve, nämlich der Veränderung der Strahlung, konnte man ausrechnen, wie groß das Objekt ist. Da hat man dann also was völlig Abstruses herausgefunden. Das ist ein Objekt, wie gesagt, Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das ist so groß wie das Sonnensystem, also ein paar Lichtstunden bis zu ein paar Lichttagen. Und aus einem solchen Gebiet kommt eine Billion, das sind also 1000 Milliarden, ja, 1000 Milliarden Sonnenleuchtkräfte. Aus einem Gebiet, das so groß ist wie das Sonnensystem. Erst haben sie so gedacht, sie haben sich verrechnet. Aber dann tatsächlich genauere Beobachtungen stellen fest, es ist tatsächlich ein unglaublich hell leuchtendes Gebiet von der Größe unseres Sonnensystems und daraus kommen 1 Billion Sonnenleuchtkräfte. Und dieses Objekt nennt man Quasar. Ein quasi-stellares Objekt. Und die Idee war ganz klar, was ist das? Woher kommt die Energie, die für sowas zuständig sein muss? Ja, bei 1 Billion Sonnenleuchtkräften würde man erstmal naiv sagen, naja, da habe ich 1 Billion Sonnen. Ne? Die setze ich also jetzt mal in so einer Scheibe zusammen, zuck, zuck, zuck, zuck, so schön da rein, fühle ich aus, geht das? Geht nicht. Weil das wären so viele Sterne, dass die sich praktisch berühren würden. Und wenn Sterne sich berühren, würden sie ineinander zusammenfallen. Also schon damals war klar, das muss etwas völlig anderes sein. Das kann nicht durch Sterne zustande kommen, sondern muss eine ganz andere Art von Energieumsetzung da sein. Und das, was da passiert, das wissen wir heute, das ist die langsame, aber sichere, das sichere Auffressen von Gas in einem schwarzen Loch. Aber nicht in irgendeinem kleinen, mickrigen schwarzen Loch, sondern in richtig großen schwarzen Löchern von Millionen bis Milliarden Sonnenmassengröße. Und die schlucken pro Jahr 1 bis 10 Sonnenmassen an Gas. Und die Energie, die dabei frei wird, denn Energie und Masse sind ja dasselbe, also wenn ich Masse sehr stark beschleunige, wird Energie dabei frei, das ist ein Quasar. Nun sind die aber Milliarden Lichtjahre weg. Das ist dumm. Weil daraus ergibt sich natürlich, wenn sowas so weit weg ist, auch wenn es so hell ist, dass man einfach keine gescheiten Einzelheiten untersuchen kann. Stimmten die Vorstellungen mit den schwarzen Löchern überhaupt? Seit 1994 aber, wie gesagt, manchmal ist das Universum sehr großzügig, wissen wir von Objekten in unserer Milchstraße, also in unserer Nähe, die etwas ganz Ähnliches tun. Nur das ist die Bonsai-Version, also die kleinere, die ganz kleine, niedliche, deswegen japanisch, die kleine Version und das sind Mikroquasare. Das Thema der heutigen Sendung nach diesem langen Vorwort, was ist ein Mikroquasar? Ja? Mikroquasare, das ist ein ganz heißes Thema in der Astronomie, denn ein Mikroquasar ist praktisch ein Labor in der Milchstraße, bei dem wir alles in allen Einzelheiten beobachten können, was wir bei den Quasaren in großer Entfernung nicht beobachten können. Also, der Quasar ist hell, Mikroquasar ist auch hell. Der Quasar tut etwas, was offenbar damit zusammenhängt, dass die Scheibe um das schwarze Loch herum, ja, sich dreht und dabei, Sie erinnern sich, wenn ich in meinen Fingern den elektrischen Strom habe, dann ist in meinem Daumen, wenn in meinen Fingern das Magnetfeld ist, dann ist in meinem Daumen der Strom. Wenn also hier Magnetfelder in so einer Scheibe gedreht werden, dann entsteht ein Strom. Quasare schießen Jets raus. Plasmaströmung, extragalaktische Jets. Die sind Millionen von Lichtjahren groß. Solche, also, ne, so. Ein Mikroquasar macht das Ganze auf einer ganz kleinen Skala. Während wir hier Millionen Lichtjahre bei den Quasaren haben, macht ein Mikroquasar das Ganze auf ein paar Lichtjahre. Ja? Die Größe des Systems von einem Quasar waren mehrere Lichtstunden bis Lichttage. Ein Mikroquasar ist nur ein paar tausend Kilometer groß. Das heißt, die Kleinheit des Objektes erlaubt es uns, und natürlich nicht zuletzt die Nähe zum Objekt, die sind also alle nur ein paar tausend Lichtjahre entfernt, es gibt inzwischen vier oder fünf in unserer Milchstraße, erlaubt es uns, Details festzustellen, die sich um dieses Objekt herum abspielen müssen, das dafür zuständig ist, dass diese Jets rauskommen, ja, und diese hohe Leuchtkraft erzeugt wird. Ich hatte ja schon gesagt, Quasare, die von 1963, die haben Leuchtkraftschwankungen. Diese Leuchtkraftschwankungen sind im Bereich von Tagen, manchmal auch auf Zeitskalen unterhalb von einem Tag. Aber diese Mikroquasare, ja, die haben Zeitskalen von wenigen Sekunden. Nicht im optischen, sondern im UV- und im Röntgenbereich. So hat man sie entdeckt als Objekte, die im Röntgenbereich wahnsinnige Variationen zeigen. Deswegen weiß man, wie klein das Gebiet ist. Naja, also das ist ja schon ganz toll. Jetzt kann man sogar Folgendes sehen. Die Jets von den Quasaren, also diese Riesenteile, ja, das sind nicht irgendwie so Jets, also irgendwie, wo das Gas da rausströmt wie das Wasser aus dem Wasserschlauch, so langsam, sondern die Bewegung in den Jets bei den Quasaren sind relativistisch. Das ist mit Lichtgeschwindigkeit, bewegt sich Masse aus dem Zentrum, also mit fast Lichtgeschwindigkeit, muss ich ja sagen, bewegt sich Masse aus dem Zentrum raus und wird entlang dieser Achsen rausgeschossen. Das kann sogar so weit gehen, dass wenn der Jet genau in unsere Sichtlinie läuft, dass wir scheinbare Überlichtgeschwindigkeiten sehen. Scheinbare, Vorsicht, Widerspruch zur Relativitätstheorie. Scheinbar heißt nämlich, wir sehen hier eine Strahlungsquelle, nämlich ein Gasblob, der auf uns zuläuft, der aber selber mit fast Lichtgeschwindigkeit läuft. Das heißt, der holt seine eigene Strahlung quasi ein. Deswegen sehen wir scheinbare Überlichtgeschwindigkeit. Wenn man sie dann zurückrechnet, stellt man fest, die Geschwindigkeit des strahlenden Objektes sind 98% Lichtgeschwindigkeit. Und das Gleiche wie bei diesen großen Teilen sieht man bei den Mikroquasaren. Bei den Mikroquasaren ist eben alles kleiner, aber trotzdem scheint hier eine Maschine am Werk zu sein, die auf einen allgemeinen physikalischen Mechanismus hinweist, dass nämlich die Scheiben um ein schwarzes Loch herum immer dazu führen, dass solche Jets da rausgeschossen werden, und zwar nicht mit mickrigen Geschwindigkeiten, sondern mit Lichtgeschwindigkeit. Donnerwetter. So, jetzt ist es so, bei den Quasaren sind die Scheiben ziemlich groß. Ist klar. Also wenn allein der Schwarzschildradius, also die Größe des schwarzen Loches, schon so groß ist wie der Abstand Erde-Sonne, dann sind natürlich auch die Scheiben riesengroß. Und diese Scheiben, diese riesengroßen Gasscheiben bei den Quasaren, die werden eben nur 40.000 Grad warm. Naja, das ist eine moderate Temperatur, da wird ein bisschen UV-Strahlung produziert, aber im Wesentlichen ist das Ganze im sichtbaren Licht zu beobachten. Bei einem Mikroquasar, und da haben wir es mit schwarzen Löchern zu tun, ja, Gott, die haben so 7, 8 Sonnenmassen, ja, das werde ich Ihnen gleich erzählen, warum wir das wissen, da sind die Scheiben viel kleiner, da reden wir in einem Bereich von mehreren tausend Kilometern. Die Scheiben kommen so nah an das Loch heran, dass sie sehr heiß werden. Und diese Hitze, die führt dazu, dass man A, UV-Strahlung, die Hülle und die Fülle sieht, B, Röntgenstrahlung, die Hülle und die Fülle. Da werden Teilchen beschleunigt. In diesem ganzen Wirrwarr von elektromagnetischen Feldern werden Teilchen massiv beschleunigt. Und das führt dann dazu, dass die Lichtkurve sich unglaublich verändert, auf ganz kurzen Zeitskalen. Woher weiß jetzt der Astronom, dass sich in einem solchen Gebilde ein schwarzes Loch befinden muss? Nun, zunächst einmal verrät es dem Astronom die Leuchtkraft. Die Leuchtkraft ist so hoch, die kann man stellar gar nicht hinkriegen. Zweitens sieht der Astronom, dass es dabei offenbar zwei Objekte gibt. Ja? Nämlich das eine Objekt ist ein normaler Stern und das andere Objekt ist ein nicht normaler Stern. Der eine Stern, der steht noch im Saft, also da ist noch Kernfusion am Arbeiten, der wird aber offenbar umrundet von einem Objekt, das wir schlichtweg als Leiche bezeichnen würden, nämlich ein schwarzes Loch. Und dieses schwarze Loch zieht nun von diesem normalen Stern sozusagen die Hülle ab und aus diesem Gasweg von der Hülle um das schwarze Loch herum bildet sich die Scheibe. Sehen Sie es, hier ist der Stern, dieser Stern verliert Hüllenmaterial, das Hüllenmaterial wird praktisch wie auf einer ICE-Strecke zu dem schwarzen Loch transportiert und in einer relativ kleinen Scheibe findet sich zusammen, dreht sich dort sehr schnell, wird beschleunigt, es entsteht der Jet und das ganze Ding wird wahnsinnig hell und gleichzeitig aber in allen Einzelheiten beobachtbar. Gott sei Dank haben wir ja heutzutage im gesamten Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums Instrumente zur Verfügung. Das heißt, wenn jemand am Himmel was beobachtet, dann kann er praktisch andere Observatorien anrufen, hört mal, guckt mal dahin, ihr könnt auch im Sichtbaren, ihr könnt auch im Radiobereich beobachten. Und so kann man ein vollständiges Bild für die Physik eines solchen Mikroquasars aufbauen in einer Detailhaftigkeit, wie das für Quasare nur sehr, sehr schwer möglich ist, weil die Quasare, wie gesagt, ja 2 Milliarden Jahre, Lichtjahre von uns entfernt sind. Was lernen wir daraus? Nun, wir scheinen, nach allem, was wir bis jetzt zusammengetragen haben an Daten, scheinen wir mit einem Recht zu haben. Es gibt schwarze Löcher, Punkt, in der Milchstraße. Habe ich Ihnen an anderer Stelle auch schon ein paar Mal erzählt, aber das ist jetzt eine Geschichte, da kann man mal genau sehen, das muss es sein. Es gibt schwarze Löcher und es gibt einen Mechanismus, der mit der Scheibe zusammenhängt, nämlich mit der Rotation der Scheibe, Sie erinnern sich, ja, der zu Jets führt. Das scheint eine Sache zu sein, die ist universell sozusagen. Und die Strahlungsprozesse. Wir haben die Strahlungsprozesse und können dann im Einzelnen wirklich alles Mögliche beobachten, wie sich die Umgebung um das schwarze Loch herum verändert. Denn nur die Umgebung des schwarzen Loches ist es ja, die strahlt. Ja? Wenn das Material erstmal in das schwarze Loch gefallen ist, dann wissen wir natürlich überhaupt nichts mehr. Und jetzt kommt's. Jetzt ist das schwarze Loch mit 7, 8 Sonnenmassen, das kann man aus den Daten heraus destillieren, wie schwer das Loch sein muss, mit 7, 8 Sonnenmassen ist dieses schwarze Loch ein kleines schwarzes Loch. Nur noch mal zur Erinnerung, der Schwarzschildradius der Sonne mit einer Sonnenmasse wären 3 Kilometer. Also ein schwarzes Loch von 7 oder 8 Sonnenmassen hat einen Schwarzschildradius von 20 Kilometer. Das ist irre, ne? Also ist nicht viel. Aber hier, ne? Jets, über ein Lichtjahr immerhin. Und die jetzt wissen wir, es gibt schwarze Löcher. So weit, so gut. Aber es gibt 2 Sorten von schwarzen Löchern. Nämlich diejenigen, die sich drehen und diejenigen, die sich nicht drehen. Diejenigen, die sich nicht drehen, können wir vergessen. Die sind für uns uninteressant, weil die bringen gar nicht genügend Power in ihre Umgebung. Diejenigen aber, die sich drehen, die verzerren die Raumzeit so, als wenn da ein Wirbel ist. Ja? Ein normales schwarzes Loch liegt da drin in der Raumzeit und macht es einfach nur und krümmt die Raumzeit nur. Ein rotierendes schwarzes Loch macht aus dieser gekrümmten Raumzeit praktisch einen Wirbel, wie in Ihrer Badewanne, wo das Material in den Abfluss hinein saust. Und dadurch, dass es das verdrillt, die Raumzeit, kann das Material von außen viel näher an das schwarze Loch heran, wird viel heißer, wird viel schneller und es kann viel mehr Energie umgesetzt werden. Also bis zu 40% der Ruhemasse von dem Material kann tatsächlich in Strahlung umgesetzt werden. So effizient ist das. Und das also in den Mikroquasaren rotierende schwarze Löcher sitzen, das kann man nach den neuesten Erkenntnissen aus den Spektren herausdestillieren. Was man da nämlich sieht, ist, dass die Linien, die Emissionslinien nicht symmetrisch sind, sondern dass es offenbar Rotationsbewegungen gibt um das schwarze Loch herum, die nur dadurch zu erklären sind, dass das Material so nah an das Loch, an den sogenannten Horizont, also diese Kante des schwarzen Loches, dahinter kann man ja nichts mehr erkennen, oder es gibt keine Informationen mehr, die dahinter rauskommen, so nah daran kommt, dass das Loch rotieren muss. Und zwar maximal rotieren muss. Es gibt eine maximale Rotationsgeschwindigkeit und die wird offenbar in den Mikroquasaren erreicht. Und das hängt alles unmittelbar miteinander zusammen. Die Rotation bringt die Jets, die Scheiben werden heiß, es gibt jede Menge Leuchtkraft dabei, Energie wird freigesetzt und das alles auf einer Längenskala von teilweise nur wenigen 1000 Kilometern. Und wie gesagt, das Universum war so freundlich, uns einige dieser Laboratorien in unserer Milchstraße zur Verfügung zu stellen. Ja, wir sehen relativistische Bewegungen, wir sehen die allgemeine Relativitätstheorie, stimmt. Ja. Und wie war das so schön am Ende? Habe ich mir einen wunderbaren Spruch mitgebracht, wir wissen das ja nicht so lange von den Mikroquasaren, aber ich habe ihn irgendwo gelesen, ich weiß nicht von wem er ist. Eine Entdeckung besteht darin, etwas zu sehen, was alle gesehen haben. Und sich dabei etwas zu denken, was noch niemand gedacht hat.